Jenseits des Saales standen ihre Zelte, zum hohen Abend Himmelkoll der Rauch. Das war ein Singen in den ganzen Heeren, und ihre Reiterbuben sangen auch. Das war ein Singen in den ganzen Heeren, und ihre Reiterbuben sangen auch. Sie putzten Klirren am Geschirr der Pferde, hörten Zelte die Marketenderin. Und unterm Singen sprach der Knabe einer: Mädchen, du weißt, wo ging der König. Mädchen, du weißt, wo ging der König hin? Jenseits des Saales.